Damit das Unternehmerleben Spaß macht und erfolgreich ist, braucht es ein solides Geschäftsmodell. Eins, das deine Stärken groß rausbringt und deine Schwächen kompensiert. Eins, dessen Umsetzung dir Spaß macht, heute und auch in 510 Jahren noch. Darum geht es hier im Ideencouch Podcast. Herzlich willkommen. Heute ist unsere 100. Folge. Yeah, was für eine coole Reise. Danke an dich, dass du, wie so viele und immer mehr, mir die Treue gehalten hast. Und danke, dass ihr mir so oft Feedback gebt, zum Beispiel, was ich oft höre und auch gerne höre. Wenn ich Ideencouch höre, habe ich so viele Ideen, wie ich mein eigenes Geschäftsmodell besser machen kann. Oder unglaublich, was es alles gibt. Am Anfang dachte ich, die Geschäftsidee wäre absurd und nach dem Podcast fand ich sie genau richtig. Ja, kurz innehalten, einmal Danke sagen. Danke nochmal an das Team von Everest, der Firma, die empowernde Digitalplattformen baut und mir hier die Plattform gibt, diesen Podcast zu produzieren. Bisher ganz ohne Werbung und ganz ohne Einnahmen. Vor allem an Marco, der vor 4 Jahren zu mir sagte, mach einfach. Und an Benny und Mira, die die ersten Folgen aufgenommen und produziert haben und mir damals die Hand gehalten haben. Danke an Erik, Gesa und Sarah, die das jetzt so toll machen. Danke auch an die vielen Gründerinnen und Unternehmerinnen, die hier klar benennen, was schon klappt und was noch nicht. Und so die Basis legen für gemeinsame Arbeit am Geschäftsmodell, damit sie selber was dabei lernen, aber natürlich auch, damit ihr was dabei lernt. Schließlich, und dann ist auch gut mit Danke sagen, danke an die vielen Experten, die hier waren. Immer wenn ich von jemandem was richtig Gutes gelernt habe, manchmal schon 10 Jahre vorher und das in meinem Unternehmerleben nicht mehr missen möchte, immer dann versuche ich diese Person hierher zu ziehen, hierher zu zerren und diese Learnings mit euch zu teilen, damit wir alle besser werden. Zur 100. Folge will ich was Neues ausprobieren. Und dafür habe ich Patrick Stähler vors Mikro gezerrt. Wir haben vor ein paar Jahren für das Wirtschaftsmagazin Brand 1 besonders erfolgreiche oder erfolgsversprechende Unternehmen. Und wir lagen ganz schön gut. Zum Beispiel DeepL, OMR, Burz.org, ein niederländischer Pflegedienst, analysiert. Und das wollen wir jetzt wieder machen. Und zwar als Podcast. Wir fangen an mit einem sehr erfolgreichen, sehr jungen Startup, 3 Jahre alt, 1,5 aus Hamburg. Und wir fragen uns, wie wird aus dem Nutzen warme Wohnung ein Geschäftsmodell mit einer Milliardenbewertung? Schnallt euch an, das wird eine Achterbahnfahrt durch den Energiemarkt, den Heizungskeller und durch das, was zu einem coolen Geschäftsmodell dazugehört. Viel Spaß! Patrick, willkommen auf der Ideencouch. Moin oder grüezi aus der Schweiz. Danke, Jan, dass ich eingeladen wurde. Merci. Ja, wir wollen was Neues probieren, liebe Hörer. Wir wollen uns so trendige, wahrscheinlich überwiegend Startups nehmen, die gerade durch die Decke schießen, wo viele darüber diskutieren oder die wir wahnsinnig toll finden. Und dann an deren Beispiel, gar nicht so sehr nur über die, sondern an dem Beispiel das Geschäftsmodell diskutieren. Was ist an dem Geschäftsmodellansatz spannend? Und heute nehmen wir uns 1,5, ich sag mal ein paar Zahlen. Ich glaube, es ist ein Hamburger Unternehmen, gegründet in 2021, Umsatz im Jahr 23, also 2 Jahre nach Gründung, 460 Millionen. Es geht um ein Thema, was die letzten Jahre die Politik in Deutschland, ich weiß nicht, ob auch in der Schweiz, bestimmt hat, nämlich irgendwie Energiesparen, Energiesysteme. 1,5 bietet ein umfassendes Energiesystem, das Solaranlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen, Wallboxen und den Energiemanager Heartbeat umfasst, um Gebäude kohlenstoffneutral zu gestalten. So sagt 1,5 auf ihrer Seite über uns. Darüber wollen wir sprechen. Und ein Trigger daran ist, glaube ich, dass die schon eine Milliardenbewertung haben, also nach 3, 4 Jahren. Und wir wollen uns fragen, was machen die richtig? Was da drin können wir davon lernen? Ja, vielleicht haben wir sogar ein paar Prognosen, worüber könnten sie stolpern? Das ist uns damals ja auch ganz gut gelungen. Patrick, wir haben ja schon mal für die Brand 1, ich glaube 2018, 2019 oder so, so eine Geschäftsmodellserie gemacht, wo wir 6 Firmen ausgesucht haben, analysiert haben, immer gesagt haben, was sind die Stärke, worüber könnten sie stolpern. Und da lagen wir ganz gut, oder? Damals. Vor allem du lagst gut. Ja, wir lagen gut, aber auch andererseits haben wir auch die Schwächen von anderen Firmen aufgezeigt, weil eben das Geschäftsmodelldenken hilft eben auch zu sehen, was funktioniert nicht, wo muss man den Fokus drauflegen, weil nicht alles ist immer so neu, wie uns gewisse Leute versuchen zu verkaufen. Und da wollen wir einfach, eben das Geschäftsmodell ist ja nichts anderes als der rationale Beschrieb von einem Unternehmen. Und da kann ich natürlich sehen, wie sie Nutzen stiften, wie sie das machen. Ja, und das ist weder Hype noch irgendwas. Das ist einfach da. Jedes Unternehmen hat ein Geschäftsmodell. Deswegen hat es mich gefreut, 1,5 rauszusuchen. Warum bist du auf die Idee gekommen? Du hast es jetzt gesagt, Klimawandel, das wäre dein Thema, oder wegen der Bewertung, weshalb hat dich das Thema fasziniert? Ich habe von denen in ganz verschiedenen Kontexten oft gehört, auch so Sachen, die ich spannend fand, zum Beispiel den Satz, den habe ich jetzt auch in einem Artikel beim Manager-Magazin wiedergefunden, das typische Mittelstandsgeschäft würden die bündeln, dass sie die Wertschöpfungskette, ich glaube, vertikal integrieren, sagt man, ne? Vertikal ist immer das quasi von der Erstellung bis zum Endkunden. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, das würde ich gerne besser verstehen. Ich zwinge mich, da jetzt mich ein bisschen besser darauf vorzubereiten. Und ich spreche vor allem mit Patrick Stähler. Ich stelle ihn nochmal kurz vor. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Bereich absoluter Geschäftsmodell-Guru, vor allem für digitale Geschäftsmodelle. Hast irgendwann mal promoviert zu digitalen Geschäftsmodellen vor vielen, vielen Jahren, als noch keiner über Geschäftsmodelle sprach und schon gar nicht über digitale Geschäftsmodelle sprach. Und letztes Jahr haben wir einen Podcast gemacht zu digitalen Geschäftsmodellen, der auch der meistgehörte Podcast letztes Jahr war. Also wer, wenn nicht Patrick, um 1,5 besser zu verstehen? Das freut mich natürlich. Danke für den Lob. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer bleiben auch dran, weil jetzt ist natürlich die Latte sehr hochgelegt worden. Ich finde deshalb Heizen ja deshalb so spannend, weil es keinen von uns interessiert, weil es immer da ist. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir uns nie drum gekümmert haben. Hast du mal die deutschen Zahlen? Wir in der Schweiz reden immer davon, dass ungefähr 40% unseres CO2-Ausstoßes durch das Gebäude wahrgenommen wird. Also sprich Wärme und Warmwasser. Aber eigentlich interessiert es uns alle nicht. Ja, außer die Rechnung kommt nach dem russischen Angriffskrieg. Wurden plötzlich Rechnungen teuer, die Leute konnten das nicht mehr bezahlen. Und Wärme ist nochmal ein fundamentales Recht, ein Leben, ein Menschenrecht. Aber die Branche, die dahinter steckt, haben wir eigentlich nie richtig wahrgenommen. Ja, das war der Heizer, das ist ein schöner schweizerdeutscher Begriff. Und die waren doch schon immer da und das Ding ist im Keller und irgendwie funktioniert es doch. Aber beschäftigt haben wir uns weniger damit. In Deutschland habt ihr euch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ihr diese Möglichkeit habt der individuellen Heizabrechnung. Also sprich, die Leute drehen immer verzweifelt ihre Heizkörper runter und hoffen dann von der Nachbarwohnung mitgeheizt zu werden. Ja, aber die ganze Branche ist eigentlich einer der größten Kostenfaktoren in der Miete oder in Wohnkosten. Aber die Strukturen, die eigentlich dahinter stehen, wie das erstellt wird, das ist alles sehr händisch. Ja, das ist, glaube ich, was das Manager-Magazin mit typisch mittelständisches Geschäft, ne? Man könnte es vielleicht auch anders sagen, es sind typischerweise Handwerksbetriebe, die installieren das, lokale Betriebe, und die installieren Gasöfen oder solche Geräte, die sehr oft von deutschen größeren Mittelständlern mit ein paar tausend Leuten erstellt werden. Weiland, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig hin, Buderus? Oder? Buderus gehört zu Bosch, genau. Genau. Fissmann, gerade verkauft worden. Genau, Fissmann, leider verkauft. So, ne? Also quasi irgendwie total typischer deutscher Mittelstand. Und jetzt kommt da so ein 1,5, 2021 gegründet. Und der Typ sagt, ich mache das alles anders. Ich mache das alles besser. Und ich sag mal, ich zitiere ihn mal, Assets zu verkaufen, also damit meint er jetzt Heizanlagen und so, und ein Leben lang zu managen, das ist unser Thema. Ich finde das richtig. Er hat nämlich das Erste gesagt, die zu betreiben. Die heutige Betriebsphase, die wird überhaupt nicht gemanagt. Ja, das heißt, wir haben einen Wartungsvertrag und dieser Wartungsvertrag mit dem Heizungshersteller, der führt eigentlich nur dazu, dass die Heizung funktioniert. Aber ob sie auch mit dem Gebäude irgendwas zu tun hat, das ist vollkommen was anderes. Und erstaunlich ist eben auch, wenn man mal mit den Verbrauchswerten guckt, wir haben gar keine Ist-Werte. Wir sind sehr stark, sind Heizungsgeschäft von Sollwerten geprägt, ja, damit der ja nicht bei minus 15 Grad zu kalt wird, werden die extrem überdimensioniert ausgelegt, die Heizung. Das ist auch ein absolutes Thema, diese Überdimensionierung. Riesenthema, ne? Genau, wir haben gerade, letzte Woche habe ich an einem Workshop teilgenommen, eben Überdimensionierung von Energie- oder Wärmeversorgung in Gebäuden. Und das sind immer fast Faktoren 100. Das war früher nicht ganz so schlimm, weil der Grund, warum es nicht schlimm war, weil der Gaspreis war tief und wir haben jegliche Probleme des Hauses einfach herausgeheizt. Ja, also falls da irgendwie eine Kältebrücke war im Gebäude, who cares, haben wir einfach die Heizung wärmer gedreht und dann haben wir die Außenfläche des Hauses eben auf 2-3 Grad oberhalb der Außentemperatur gemacht. Das war kein Problem. Und die Heizungen haben ja auch funktioniert. Aber wenn man sich eben länger mit dem Thema beschäftigt, ist eben diese Betriebsphase ein Riesenthema, aber auch schon die Installationsphase. Und was der Gründer eben sehr schön anspricht, ist, dass wir eigentlich so über den komplette End-to-End, wie wir das heute nennen, also wirklich von der Installation bis zum Wohlfühlen in dem Raum eigentlich denken müssen und eben nicht in Komponenten. Und die klassische Heizungsbranche ist eben sehr, und das nennt man oder HLKS, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Sanitär ist nicht unbedingt immer dabei, ist sehr arbeitsteilig. Das heißt, das Modell basiert eigentlich darauf, dass keiner die Kontrolle über das Ganze hatte. Das ist auch absolut in Ordnung, wenn man das eben nicht braucht. Aber der Hersteller, wie eine Fissmann, hat das Gerät geliefert, hat dann ein paar Installateure ausgebildet, die haben dann die Heizung eingebaut, in Betrieb genommen. Und im Betrieb hatte der Eigentümer dann meistens eine Betriebsanleitung, die er nicht verstanden hat. Ja. Oder nicht mal Feedback, ob es jetzt viel oder wenig war, weil er keine Ist-Werte hatte. Ja, 99% der Leute wissen nicht, was ein Vorlauf, eine Rücklauftemperatur ist, hydraulischer Abgleich, noch viel schlimmer. Genau. Und selbst wenn man, Patrick, selbst wenn man, also mein Vater war Diplom-Ingenieur und deswegen hatte er einen gewissen Ehrgeiz und ist dann immer mal wieder runter zu dieser Heizungsanlage gegangen. Gerne auch vor dem Urlaub, finde ich auch total gut, hat das runtergeschraubt. Und dann ging das irgendwie nach dem Urlaub, dauerte das dann Fußbodenheizung 1-2 Tage. Also ich weiß nicht, wie viel Ehekrachs bei uns zu Hause gab, weil mein Vater... Oh ja, ja, ja, ja. Du sprichst natürlich hochemotionale Themen an. Ich finde, dass es total richtig ist, dass man... Ich habe so ein Ferienhaus, da versuche ich auch die Gasheizung immer wieder zu optimieren, versuche dann zu überlegen, okay, muss es wirklich um 6 Uhr morgens schon heißes Wasser geben oder erst um 7 oder 8? Ne? Trotzdem will ich mir natürlich auch mit Feriengästen nicht anlegen. So, also... Das sind alles diese Reserven, die man einbaut, weil man keinen Ärger von der Ehefrau, von Feriengästen, von wem auch immer haben will. Und aber es geht noch viel weiter. Also du sprichst das ja wunderbar an. Wir nennen das Mieter-Vermieter-Dilemma oder der Vermieter oder Vermieterin hoffentlich auch in der Zukunft. Die sind für die Investitionen in einem Mietshaus zuständig, aber die Energiekosten werden über die Nebenkosten getragen. Ja, das heißt eigentlich, es ist logisch, dass der Vermieter natürlich an tiefen Investitionskosten, die er tragen muss, interessiert ist und die laufenden Kosten am liebsten an den Mieter eben überträgt. Und das führt natürlich zu einem riesen Dilemma, weil die neuen Heizsysteme führen natürlich dazu, dass man relativ viel upfront investieren muss. Ja, Wärmepumpen sind nicht extrem teuer. Wärmepumpen, wie wir sie in der Schweiz mit EWS, Erdwärmesonden machen, das haut dann deutlich mehr rein. Aber man hat dann über 30, 40 Jahre deutlich tiefere Stromkosten. Und das ist natürlich ein Riesendilemma. Wer trägt diese Investitionen und all das? Und da ist es natürlich logisch, dass ein Externer von außen reinkommt und vielleicht auch sowas wie Contracting-Modelle macht. Nämlich über die Zeit das vorfinanziert und dann natürlich an den Einsparungen entsprechend profitieren kann. Genau, das vielleicht ich einmal kurz halten. Also ich wiederhole nochmal, das Dilemma ist, dass im Mietwohnmarkt der Vermieter müsste investieren, hat aber wenig Vorteil davon, weil der Mieter dann geringere Kosten trägt, weil der Mieter ja die zwischen Kaltmiete und Warmmiete diesen Bereich mit bestreiten muss. Na, das ist ein Dilemma. Genau. Das Spannende ist eben, das ist natürlich, wenn du in Berlin vermietest, wo dir die Wohnung sowieso alle weggerissen werden und du bist nicht zuständig für die Nebenkosten, ja, dann kannst du eben all diese Probleme mit Mietpreisbremse und so weiter umgehen. Das ist ein Riesendilemma und ihr merkt auch schon daran, wir brauchen ganz andere Geschäftsmodelle, die vielleicht auch die Finanzierung mitbringen? Contracting hast du gerade genannt. Ich versuche es etwas Speed rauszunehmen. Aber Contracting heißt, gibt es zum Beispiel jetzt einen tollen Anbieter für öffentliche Kommunen oder so, die gucken sich die Gebäude der Kommunen an und sagen, boah, in diesen 10 Gebäuden wird am meisten Energie verballert. Liebe Kommune, wir gucken uns an, was ihr an Heizkosten letztes Jahr hattet und an Energiekosten. Und wir investieren auf eigene Rechnung und dafür kriegen wir jetzt 10, 20 Jahre die Hälfte von dem, was ihr spart, kriegen wir von euch zurück. So kann die Kommune erstens absolut sparen, zweitens kann sie was für CO2 tun und drittens übernimmt der Anbieter, der natürlich dadurch wahnsinnig Erfahrung sammelt mit öffentlichen Gebäuden, Museen, Schulen und so, der übernimmt das Risiko, das Management und die sind natürlich dann auch hinterher, dass wenn der Winter früher endet, dass man dann irgendwie das Ganze runterjustiziert und so weiter. Also das sind so Modelle, wovon du redest, genau. Das sind neue Geschäftsmodelle. Genau, das ist ganz wichtig, wie die ausgestaltet werden, dass auch wirklich eine Einsparung erreicht wird. Also auch wenn ich jetzt viel über die Theorie der Geschäftsmodelle geschrieben habe, ich habe auch so viele Masterarbeiten schon zu dem Thema betreut. Und was du ansprichst, natürlich die klassische Public-Private Partnership. Und auf der anderen Seite ist es absurd, dass der einzige Grund, warum das ja im öffentlichen Bereich funktioniert, weil wir auch dort ein Investitionsdilemma haben, weil wir scheinbar mit der kamelistischen Buchhaltung, ja, das heißt, alles muss in einem Jahr abgerechnet werden, gar keine Investitionen tätigen können. Sondern es wird einfach immer nur das Geld ausgegeben, was ich habe. Aber man kann nie sagen, wenn ich heute was investiere, spare ich morgen. Und das führt auch dazu, dass ich nie Pläne habe, wann etwas abgeschrieben werden muss. Das heißt also, dieser Heizungsbereich interessiert keinen, ist hochwichtig. Und wir haben ja schon wieder unser Gebäudesektorziel für den CO2-Ausstoß zum vierten Mal verpasst. Letztes Jahr wurde in Deutschland 900.000 Gas- und Ölheizungen eingebaut, weil Deutschland ja das Gefühl hat, Wärmepumpen können ja nicht funktionieren. Und nur 350.000 Wärmepumpen. Und das hat sehr viel eben auch mit diesen Ängsten zu tun, die auf allen Seiten sind. Weil auch wichtig ist, und das ist so eine typische Marktanalyse, jede fünfte Person in der Branche, die wir gerade erwähnt haben, das ist die Heizungs- und Klimabranche, ist 55 bis 64 Jahre alt. Mhm. Das heißt, wir haben auch eine starke Überalterung der Mitarbeiter. Und das ist natürlich eine Riesenkrise. Wir haben ein CO2-Problem. 1,5 vom Namen her sagt ja, das ist das Klimaziel, dass wir nicht über 1,5 Grad hinausschießen wollen. Edgy Badge, wir haben das jetzt im Januar, Februar ja schon überschossen, global gesehen. Ja, jetzt kann man behaupten, das wäre El Niño oder auch eben nicht. Das heißt, wir haben so viel Krise, dass man eben ansetzen muss mit Lösungen. Und der Ansatz, dass man eben sagt, von der Installation über die Betriebsphase, dass ich das aus einer Hand betreut bekomme, ist unheimlich wichtig. Genau, das ist der Hack. Ja, das ist der Hack. 1,5, wenn man jetzt versucht, es nur in einen Satz zu bringen, der Hack ist, dass sie sagen, ich bringe die Lebensdauer der Heizung, das Management zusammen mit der Installationsphase. Ich versuche selber so zu agieren, als wenn es meine Heizung wäre und damit wähle ich viel rationaler, mit viel, viel mehr Liebe, viel mehr Aufwand. Ich bekomme natürlich ganz andere Einkaufskonditionen und sowas alles. Und dann kann ich nachher noch sogar Energien, wenn ich dann eine Solaranlage dann auch noch zupacke und so, kann ich unter meinen Kunden Energien untereinander verkaufen. Ich kann halt quasi ein Management-System. Und da kommt dann dieses Heartbeat ins Spiel. Vielleicht können wir das noch mal als Kernfähigkeit, eigentlich ist es ein Schlüsselpartner, jetzt mal reinbringen. Heartbeat kaufen Sie zu von der E.ON-Tochter, von einer E.ON-Tochter. Was ist Heartbeat? Hast du es verstanden? Nein, also ich muss das gar nicht, das deutsche System, verstehen, weil die Fundamentalsachen sind eigentlich immer das Gleiche. Früher hatten wir einen Wärmemarkt, der bestand aus Rohöl, aus Gas, damit haben wir dann Wärme erzeugt. Und es gab einen Strommarkt. Und durch die Wärmepumpe und andere Elektrifizierung, die natürlich aus grünen Quellen kommen soll, reden wir von einer Sektorenkopplung. Also plötzlich ist der Wärme- und der Strommarkt gekoppelt. Und der Strommarkt ist ja deshalb etwas schwierig, weil er eben keinen Speicher hat. Und auch zurzeit das ganze Preissystem in diesem Markt, der so funktioniert, dass Ja, es gibt eigentlich gar keine Marktstrukturen, weil die meisten Nachfrager, also wir als Konsumenten, ja immer den gleichen Strompreis zahlen. Das heißt, die Anbieter müssen immer Strom liefern. Und das macht natürlich das Management unheimlich schwierig. Und sinnvoll ist natürlich ein Markt, der auch auf der Nachfrageseite einschreiten kann. Weil das Schöne an Wärmepumpe, Elektroautos ist natürlich, die können als Puffer funktionieren. Ja, das erklärt das mal, wieso? Ja. Die haben eine Batterie, das Auto hat eine Batterie. Das Auto ist eine Batterie, damit das nennt sich bidirektionales Laden. Das heißt, man kann sie auch entladen im Haus und kann dort einen Puffer haben. Ist jetzt auch nicht so viel Strom. Der ID3 hat 58 Kilowattstunden Speicherleistung. Aber ein warmes Haus ist ja auch ein Speicher. Also ich kann ja, wenn ihr zum Beispiel im, und da sind wir ja alle dankbar, dass ihr im Norden noch einen deutlich geringeren Klimaerwärmung habt, weil ihr habt das Meer in der Nähe. Das führt aber richtig zu schönen Stürmen. Und wenn die nicht zu groß sind, können wir da Windenergie mit produzieren. Und es gibt ja Tage oder Stunden im Jahr, da haben wir zu viel Strom. Und damit kann ich ja dann auch Häuser einfach mal einen Grad wärmer heizen. Und wenn dann im Nachts dann vielleicht eine Flaute kommt, ja, die berühmte Dunkelflaute, die so als Angst immer durch die Gegend fällt, dann kann ich natürlich auch mal sagen, ja, das Haus muss ja jetzt nicht heizen, das ist ja ein Grad wärmer. Oder ich kann ja sogar auch das Haus mal einen Grad abfallen lassen. Hier, noch mal kurz Break. Also mit der Batterie, mit der Autobatterie, damit das alle verstanden haben. Ich habe nämlich auch ein bisschen gebraucht. Also quasi du fährst abends in deine Garage oder in dein Mietshaus in die Tiefgarage, koppelst das Auto an die Steckdose und jetzt in der Nacht, wenn zu viel Strom da ist in Deutschland und der Strom billig ist, wird die Batterie randvoll gemacht. Wenn zu wenig da ist und du vielleicht vorher gesagt hast, ich brauche die nächsten 3 Tage das nicht, wird die Batterie zu einem Teil entladen. Ja, das und wenn ist man wichtig. Das jetzt mit 1 Million oder 10 Millionen Batterien sich überlegt, ne, dann würden Autos endlich mal was. Wenn sie parkieren, haben sie endlich eine sinnvolle Funktion. Ja. Ja. Das ist eben, das Spannende ist ja, dass der Fetisch Auto ist eben meistens ein stehender Fetisch. Und selbst wenn man mit dem Auto pendelt, ist so durchschnittlich, steht ein Auto zu 97% rum. Und natürlich, wenn ich unter der Laterne parkiere, da habe ich dann etwas mehr Probleme, den Strom reinzuziehen. Aber es ist genau diese Idee der Sektorkopplung, wo eigentlich ja die Fantasie bei 1,5 und den anderen Herausforderungen ist. Aber ich würde gerne eigentlich noch mal viel tiefer in das Thema Heizung und gar nicht die großen Visionen nehmen. Ich würde dich einmal kurz anhalten, würde nochmal sagen, also die Sektorenkopplung, die du eben nanntest, ist jetzt, das passt jetzt zu diesem Heartbeat, was ich erwähnt habe. Das ist also quasi eine Box, die mit einem schicken Namen, ne, Herzschlag. Ja, und die wird hoffentlich auch nicht mit Heart geschrieben, sondern mit Herz. Stimmt. 1,5 kauft die zu von einer E.ON-Tochter und die schafft jetzt diese Sektorenkopplung, weil sie den elektronischen, also den Strom mit der Heizkraft und so weiter vernetzt und jetzt versucht, unter Kunden zu managen und so weiter. So wie das jetzt, wie wir es mit dem Auto beschrieben haben oder vielleicht irgendwann beschrieben haben, das war jetzt sehr visionär, habe ich noch nie gehört, aber finde ich eine coole Idee, dass bei zu viel Strom, zu viel Wind, zu viel Sonne, die Häuser 1 Grad wärmer gemacht werden. Also das sind quasi Sektorenkopplungen. Und ich möchte noch mal kurz anfangen vorher, 1,5, das Nutzenversprechen. Du nennst das ja immer die Value Proposition. Die Value Proposition, danke, ich stolper kurz. Also quasi, die Kunden sind Privathaushalte, die sagen, ich will energieeffizient, vielleicht auch umweltschützend, aber vor allem kostensparend, langfristig mein Haus warm haben oder vielleicht warm und Strom und sonst was haben. Das ist der Zielkunde. Und der Nutzen, der hier geschaffen wird, ist, dass dadurch, dass man selber zum Beispiel Strom auf dem Dach produziert, werden Kosten reduziert und die kann ich dann wieder zurücknehmen in meine Amortisationsrechnung. Also der Manager 1,5 managt für mich, dass ich gut auswähle, dass es lebenslang gut gemanagt ist. Vielleicht wird die Bedienungsanleitung sogar, dass ich es lesen kann. Oder es wird von fern gesteuert. Also all solche Sachen schaffen einen Nutzen, dass das, was mich eigentlich gar nicht interessiert, da unten im Keller, dass jemand anderen interessiert ist, der macht das für mich, der macht das toll und ich habe sogar weniger Kosten und weniger Sorgen. Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es ist nicht nur, was in deinem Keller abgeht, sondern wir können ja auch Photovoltaik-Anlagen auf Dächern haben. Und deswegen hast du ja auch das Zielsegment erstmal den Einzel- oder Eigenheim-Familienhausbetreiber oder Eigentümer erwähnt. Ich kann eine Solaranlage auf dem Dach haben. Und da ist natürlich auch die Frage, wie viel Prozent von dem dort produzierten Strom muss ich einspeisen oder wie viel kann ich in meinem eigenen Haus verwenden? Also das klassische Stromnetz wird eben über sehr viele Netzebenen von der größten Netzspannung bis in unser Haus mit 240 Volt gemanagt und eben diese, deswegen fand ich das schön, als ich habe am Anfang Heartbeat verstanden, also einen Herzschlag, aber im Stromnetz ist es natürlich der Hertz, das ist die Frequenz des Wechselstroms und die muss innerhalb einer relativ klaren Bandbreite bleiben, damit das Netz als stabil gilt. Und deswegen ist es logisch, dass das Ding wahrscheinlich Herzbeat heißt, oder Jan? Sagen wir es einig. Ja, also das Wortspiel ist, glaube ich, soll das machen. Ich habe es aber erst durch dich kapiert von Herz. Du hast Herz gehört und ich habe hart gehört, weil ich so viel Ich habe am Anfang auch hart gehört, weil du hart gesagt hast. Okay. Aber es ist natürlich Herz, weil es geht genau diese Verbindung. Und wir können aber noch einen Schritt weiter zurückgehen. Du hast ja wirklich eine große Vision schon angesprochen, dass ich all meine Verbraucher und meine Produzenten, also dieser Prosumer-Ansatz im Strombereich, Wärmebereich kombiniere und eben mein Haus als Eigentum oder Eigenversorgungsgebiet sehe und nur den überschüssigen Strom einspeise beziehungsweise wieder dazu kaufe. Das Prosumer habe ich noch nicht gehört, kurz anhalten. Also Produzent und Konsumer wahrscheinlich in einem Wort, ja? Genau, das ist ja früher normal gewesen. Man hat nur Strom bezogen, hat aber nicht eingespeist. Und heute mit der Photovoltaikanlage produziere ich Strom. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Geräte, die Strom konsumieren. Und deswegen nennen wir das Prosumer. Und das sehr schön. Fordert natürlich komplett die Geschäftsmodelle auch der großen Erzeuger heraus, der Netzbetreiber. Also ich würde deswegen wieder in den Heizungskeller zurück. Auf geht's. Also eben diese großen Visionen, die wir hier beschreiben, das ist ja das Smart Grid, Smart Metering, das Abstimmen. Ich meine, das haben wir vor 25 Jahren schon diskutiert. Und was das jetzt eben spannend macht, dass scheinbar 1,5 Thermondo eben den Hebel gefunden haben, überhaupt mal mit der großen Vision anzufangen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ich muss ja in den ersten Keller rein. Ja. Und ich habe eben, du hast mich als Thema Heizung ist ein Thema, was mich schon viel, viel länger beschäftigt. Wir hatten mal ein Problem mit unserer Heizung. Und ich lese jetzt einfach mal vor, wie der Serviceprozess war. Ja, und ich möchte jetzt schon so ein kleines Wort der Warnung. Das ist fast ein Sketch. Ja. Und das beginnt relativ typisch. Wir haben ein Haus und plötzlich, die Heizung war 14 Jahre alt und plötzlich war die Heizung kalt. Und dann haben wir festgestellt, Wasser fehlt in den Heizungskörpern. Dann haben wir die Servicenummer auf der Heizung angerufen. Der sagt, nee. Also wenn Heizwasser in dem Heizkreislauf fehlt, ist das nicht Problem des Herstellers, mit dem man den Wartungsvertrag hat, sondern es ist ein Hydraulikproblem. Das müsse der Heizer vor Ort lösen. Okay? Ich rufe den an, der Heizer kommt, füllt Wasser nach, sieht okay aus, Jubel. Nein, leider nicht so. Jetzt fließt das Wasser aus dem Kessel heraus. Ja, da ist, kannst du dir vorstellen, ist schon mal ein Tag vergangen. Alles kalt. Jetzt wird wieder der Hersteller angerufen, der schickt einen Monteur und er sagt, nee, da müssen Sie sich jetzt an Ihren Heizer wenden. Der wird Ihnen dann eine neue Offerte machen. Ja, das heißt, der eine Monteur stellt es ab und der andere weiß noch nichts, dass er jetzt eine Offerte erstellen muss und irgendwo ja auch vielleicht eine Zwischenlösung ausmacht. Okay, Patrick, wir haben jetzt das Gefühl, wir können uns vorstellen, wie es weitergeht. Ich glaube, die Idee hast du gemacht. Lass uns nochmal jetzt auf 1,5 zurückkommen. Also was ist jetzt der Hack, den diese Firma, weswegen sie nach 2 Jahren 460 Millionen, sie sagen, wir integrieren das alles. Ja, das ist alles, was ich gerade beschrieben habe, aus einer Hand. Ich rufe eine Nummer an, die löst das Problem. Und was die machen, ist einfach, das ist wie im Automobilbau. Wenn dein Auto kaputt geht, gehst du zu einer Werkstatt des Herstellers und der repariert dir das. Egal, ob der Ölfilter von dem ist, die Batterie von dem hergestellt wurde und so weiter. Du hast schönes einen Beispiel. Ansprechpartner. Ja. Und jetzt 1,5. Wir gehen jetzt mal in der Geschäftsmodell Canvas zu Ertragsquellen. Die haben jetzt den Vorteil, dass sie aus allem Erträge generieren. Ja, sie generieren Erträge, wenn sie eine Anlage verkaufen. Wenn sie nur diese Erträge hätten, würden sie eben dauernd nur verkaufen wollen. Wie jetzt bei deinem Beispiel, was du gerade erzählt hast. Die wollten dir dann halt eine neue Heizung verkaufen. Kessel verkaufen. Aber nein, sie generieren auch durch Dienstleistungen, aber auch durch Verkauf von Energie, Handel von Energie, Wartung. Also dadurch, dass sie das alles sagen, das sind Ertragsquellen für mich, können sie an jeder Stelle selbst verdienen, haben Interesse dafür und hoffentlich bauen sie dann da einen guten Service raus. Du hast gerade so ein bisschen die Kostenstruktur und die Ertragsstruktur vermischt. Das passiert häufig. Sie werden Dienstleistungen erbringen, aber je nachdem, Sie können ja auch einfach sagen, ich garantiere euch in dem Gebäude bei dem durchschnittlichen Winter diese Temperatur. Das wäre noch besser, ja. Ich glaube, so weit gehen Sie jetzt nicht. Und wie Sie das natürlich machen, dann können Sie auch eine ganze Heizung mal austauschen. Ja. Weil Sie merken, ja, mein Gott, oder Sie bauen ja noch ein Solarpanel obendrauf. Das ist dann das wahre Energie-Contracting. Ja. Das ist dann nicht Einsparungs-Contracting, sondern Energie-Contracting, wo es dann wirklich darum geht, einen Output zu garantieren und nicht einen Input. Ja. Und dann ist es natürlich faszinierend, was da plötzlich für Innovation stattfindet. Du hast ja überall die Punkte erwähnt. Wenn ich für Wartung bezahlt werde, für Stunden, die ich mit der Wartung verbringe, dann wird dieses Gerät immer Wartung brauchen. Wenn ich aber für die Uptime, also die Zeit, wo ein Gerät funktionieren muss und einen gewissen Output dieses Gerätes bezahlt werde, dann werde ich unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, dass die Wartung nur dann gemacht wird, wenn es auch wirklich notwendig ist. Ja. Also da kommen solche Themen wie Predictive Maintenance rein, Preemptive Maintenance. Wann tausche ich zum Beispiel den Wasserkessel aus? Wann entkalke ich den? Das sind natürlich alles Themen, die ich mache. Und das ist jetzt wirklich eigentlich trivial. Das ist ja schon in der alten Welt auch schon so gewesen. Ja, so von, wenn man diese End-to-End-Betrachtung macht, dann kann ich das natürlich auch versuchen zu industrialisieren. Und du hast das auch erwähnt, dass ich natürlich größere Einkaufsvolumina habe. Aber ich kann mir zum Beispiel auch mal die Frage stellen, wenn ich so viel Heizung pro Jahr installiere, wie kann ich zum Beispiel meinen Planungs-Supply-Chain-Prozess optimieren? Also wie hat das letztens ein ein Heizer so schön ausgedrückt? Wie häufig fehlt ihm auf der Baustelle zum Beispiel ein Teil? Ja, das heißt, ich habe einen Menschen, der komplett gesucht wird, der muss ins Geschäft zurückfahren, um dann irgendein vergessenes Teil, was er eigentlich in der Logistik hätte haben müssen, abzuholen. Und nehmen wir mal unser Gebäude auch wieder. Wir haben mehr dafür bezahlt an die neue Heizung. Das alte war wirklich so ein Kessel, der auf dem Boden stand. Richtig Hölle Lärm machte, weil er noch mit Turbine, also mit Ventilator arbeitete. Und jetzt haben wir einen kondensierenden Kessel, muss man auch nicht wissen genau, was es ist. Das sind diese kleinen Wandgeräte. Das Gerät war nachher genauso teuer wie die Installation der neuen Leitung, die an dieses Gerät angeschlossen werden mussten. Das ist ja absurd. Aber diese Leitungen werden eben immer noch so schön vor Ort gesägt, gepresst und so weiter. Und dann habe ich gefragt, ja, warum habt ihr denn da nicht zum Beispiel flexible Anschlüsse für die Gasleitung? Ja, das wäre nicht sicher. Und das wird ja vibrieren. Da habe ich gesagt, also sorry, im Flugzeugbau haben wir unter Hochleistung, haben wir vibrierende Systeme. Da sagte ich, ja, aber solche Schläuche, die wären ja teuer. Da habe ich gesagt, stimmt, aber dafür stehst du jetzt 4 Stunden rum, um dann dieses teure Teil zu ersetzen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Teil nicht billiger wäre, was ich einfach anstecken könnte. Das nennst du Industrialisierung, ne? Ich wiederhole nochmal, du nennst Industrialisierung. Serielle Produktion. Ja, ne? Damit könnte man Handwerksleistungen günstiger machen. Dein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Geberit Wasserspüler über der Toilette, ne, ist ja auch das quasi der nicht vor Ort gesägt wird, sondern alles fertig, inklusiv Einbau, zuck, und der Handwerker muss es nur schnell hinhängen. Und das ermöglicht eine hohe Qualität, geringere Kosten, weniger Handwerkerleistung. Und da wir eine Handwerkerknappheit haben, wird uns das noch nicht mal Arbeitsplätze kosten, sondern eher mehr Wirtschaftswachstum bringen, weil jetzt auf einmal mehr Leute sich es leisten können, Dinge neu zu machen und auch die Handwerker dazu finden. Apropos Handwerker finden, was ich nochmal sagen wollte, was der Philipp Schröder, der Gründer von 1,5, auch brillant gemacht hat, wie ich finde. Ihr wisst ja alle, Handwerker sind knapp, Elektrohandwerker noch viel mehr. Er kauft einfach die ganzen Firmen zusammen. Ja, also er ist eigentlich eine seiner Kernaktivitäten und wahrscheinlich auch Kernfähigkeiten ist eben Merger Acquisition. Er hat schon 38 Transaktionen gemacht, überwiegend Handwerksbetriebe, lokale Handwerksbetriebe, die er gekauft hat. Und das Manager-Magazin spricht dann auch in einem Interview mit einem von diesen. Es wird irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert, aber ich würde es total positiv sagen. Der Handwerksbetriebschef sagt, ja, die haben uns hier von links auf rechts gedreht. Ja, gut ist es. Weil die meisten Handwerksbetriebe sind natürlich total ineffizient organisiert. Halt. Das ist jetzt negativ ausgedrückt. Die kümmern sich lieber um das Kundenprojekt, anstatt in der Planung zu investieren. Auch da wieder dieses Investoren-Nutzer-Dilemma. Der Handwerker heute verdient leider nicht in der Planung Geld, sondern in der Ausführung. Jede Stunde, die er dem Kunden verrechnen kann, ist eine gute Stunde. Und Deutschland ist auch das Land. Ich habe ja für die große Bank, die Gründerplattform auch mit unterstützt, mal ein Projekt gehabt. Planung ist sehr unbeliebt, aber auch bei den Kundinnen und Kunden. Hm. Kunden zahlen in Deutschland unglaublich gerne für den Handwerker, der vor Ort ist. Jetzt ist aber so, wenn ich viele Sachen muss ich eben gar nicht vor Ort machen. Zum Beispiel, wir hatten ja diese Überdimensionierung von Heizung gehabt. Ich könnte, bevor ich austausche, könnte ich mal in Echtzeit den Energiebedarf messen, den auf einer Viertelstundenbasis inklusive Lastmanagement-Profile und so weiter haben. Da ist erstmal gar keiner vor Ort. Aber das Ding aufzusetzen, vielleicht ein deppensicheres System zu haben, das ich sogar per Post versenden könnte. Ja. Also der Wohnungsbesitzer, der Hausbesitzer stellt selber die Sender, die dann das aufzeichnen, für ein paar Wochen auf. Danach gibt es Planungsunterlagen. Danach weiß man, wann da heiß geduscht wird, wann da über Bewegung im Haus ist und so weiter. Super Idee. Finde ich auch cool. Ja, also und damit kann ich natürlich auch mir ein CRM-System machen, wo ich die komplette Planung durchziehe. Das heißt, also wie schreibe ich Offerten, wie mache ich schon Vorkalkulationen? Ich kann all diese Prozesse, die heute auf verschiedene Leute verteilt sind, kann ich natürlich optimieren. Spannend wäre es natürlich auch, wenn jetzt ein anderes Geschäftsmodell käme und zum Beispiel die Handwerkerkammern mal aufwachen würden und sagen, ja, ich würde eigentlich gerne die Betriebe unabhängig lassen, weil die sind heute sehr stark im Vertrieb auf der lokalen Ebene, ja, im Dorfverein und so weiter. Aber ich gebe ihnen Tools, damit sie produktiver werden. Und hier kommt dieser Teil, warum ich in meiner Canvas habe ich ja den Teil Unternehmenskultur so stark drin. Der Geist, der im Unternehmen herrscht. Die Handwerksbetriebe haben eine unglaublich starke Kultur, dass sie immer händisch arbeiten müssen. Wir müssen aber weggehen und eine gewisse Vorarbeiten durch Digitalisierung reinholen in das Ganze. Also, dass ich eben zum Beispiel vielleicht eine gewisse Vorfertigung mache, dass Leute nicht immer irgendwo zum Kunden rausfahren müssen. Weil gewisse Berufe sind deshalb auch unattraktiv, weil man eben nicht die Möglichkeit des modernen Arbeitens gegeben hat. Also der Zimmermann, der immer auf der Baustelle Dachstöcke aufrichten muss, der ist immer dem Wetter ausgesetzt, obwohl er muss immer rumfahren, er ist nie zu Hause. Und jetzt ist der moderne Holzbau, macht es eben so, dass die gleichen Fähigkeiten in der Fabrikhalle stattfinden. Und das kann ich natürlich auch im Heizungsbereich machen. Das ist ja von, wir haben diese Messpunkte erwähnt. Ich kann auch einen Heizungskeller heute mit dem iPhone oder iPad oder auch einem ganz normalen Android-Handy, kann ich auf 2 Zentimeter vermessen. Das heißt, ich kann mit dem Hauseigentümerin oder Hauseigentümer durch das Haus gehen und die Leitungen zum Beispiel sagen, wo die durchgehen. Das kann ich dann in 3D-Pläne direkt rein übertragen, so dass das, was vorgefertigt werden kann, vielleicht vorgefertigt ist, beziehungsweise auch Materiallisten, die dann rechtzeitig geliefert werden müssen. Also ich kann so eine Art Just-in-Time-Produktion der Handwerker vor Ort ermöglichen. Und das sind natürlich alles Kostenfunktionen oder Funktionen, die der kleine Sanitär oder der kleine Heizer mit irgendwie 6, 10 Mitarbeitern sich gar nicht leisten kann. Rechnung schreiben. Wie ungerne machen die Offerten? Das so habe ich jetzt auch, darauf wollte ich zurückkommen. Ich finde es genau richtig, dass Philipp Schröder mit 1,5 ganz viele Betriebe aufkauft und sie von rechts auf links dreht, also effizienter macht, effektiver macht. Und er nutzt dann auch, so wie du es gerade gesagt hast, deren lokale Vertriebspower. Also er kriegt darüber auch Kunden, weil die sind integriert in der Community, denen vertraut man. Und wenn die jetzt auf einmal sagen, wir können bei euch im Haus das ganze Wärme-Energiesystem irgendwie aus einer Hand sauber machen, denen vertraut man. Ja, und dass dahinter ein Unternehmen ist, was diese vertikale Wertschöpfung integriert hat, also den Handwerksbetrieb in der Mitte, davor natürlich den Vertrieb, den Online-Marketing-Vertrieb, das können die Handwerker selber ja auch eher nicht. Ne? 1,5 kann das. Im Manager-Magazin-Artikel wird so ganz reißerisch so eine 728.000 Interessenten führen zu nur 18.000 installierten Anlagen, ja, das sind 2,5%. Das ist ein für mich total akzeptabler Wert. Ne? Von der Gründerplattform abgeleitet. Ja, aber genau, das ist eben die digitale Welt. Genau, der Wert der Gründerplattform. Aber gut, akzeptabler Wert, sage ich ja halt. Also dafür, dass du nachher eine große Anlage installierst. Also diese vertikale Wertschöpfungsintegration vom Online-Marketing, einen sauberen Prozess, um die richtigen Kunden zu kriegen, um sie vorzubereiten, um sie vielleicht sogar zu qualifizieren, sowas wie du jetzt gerade erwähnt hast, das ist da wahrscheinlich noch nicht drin, aber irgendwann schickt man denen ein Paket, dass sie dann Sender im Haus aufstellen, Sensoren. Daraus kann man eine viel bessere Planung machen, dadurch kann man bessere Heizungen, Anlagen verkaufen, dann managt man sie später, baut eine bessere Bedienungsanleitung, baut Fernwarte. So, diese vertikale Wertschöpfung von einem Thema, und ich komme nochmal zu dir zu den Anfang zurück, wo eigentlich keiner richtig Bock drauf hat. Man will, dass es warm ist, aber auch nicht zu warm und dass man es nicht zu teuer ist. Diesen Nutzen zu schaffen, indem man eine vertikale Wertschöpfungskette integriert, das scheint ihm jetzt im Pilot gelungen zu sein. Und da sage ich jetzt auch mal, deswegen finde ich auch, dass das richtige Geschäftsmodell hier ist. Wir wissen natürlich nicht, ob ein Konkurrent das halt noch besser macht oder so, aber darum geht es uns jetzt hier nicht. Uns geht es ja nur darum, dass wir sagen, da ist ein Problem, was gelöst wird. Da wird ein Nutzen geschaffen durch bestimmte Elemente, Wertschöpfungsintegration, Heartbeatbox, Vorfinanzierung von Sachen, Energiemanagement und so weiter. Das fanden wir spannend. Das ist genau der Punkt. Und eben, spannend wäre jetzt zu schauen, oder einen Punkt haben wir vergessen. Warum sollten die besten Heizer bei dir arbeiten? Sie könnten ja auch als Meister sich selbstständig machen. Und die meisten Handwerker, die lieben ihren Job, nämlich sie wollen arbeiten. Und wenn du ihnen alle Administrationen abnimmst, dann hast du sie gewonnen. Und ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Termondo oder 1,5, ich weiß nicht mehr, der sagte, wissen Sie, das ist jetzt hier der erste, war so ein Berliner, und sagte, wissen Sie, das ist die erste Stelle, wo ich eigentlich nur auf der Baustelle arbeite und nicht auf Teile warte, falsche Planungen gemacht wurde, sondern ich komme hin und ich kann Zeiten einhalten und es funktioniert. Und das Spannende ist, das kann ich auf andere Branchen übernehmen. Ja, also ein Freund von mir hat Zahnärzte integriert. Ja, der hat 600 Zahnärzte in der Schweiz angestellt. Und denken so, ihr könnt ja alle reich werden. Ja, aber die heutigen Zahnärzte, die wollen nicht alle erst verschuldet sein. Die wollen feste Arbeitszeiten auch haben und solche Sachen. Und heute hat er mit dem Zahnarztzentrum ein komplett neues Geschäftsmodell gebaut. Nämlich genau diese. Und natürlich hassen ihn erstmal alle Einzelhandwerker, in dem Fall Einzelzahnärzte, weil eigentlich wird aufgezeigt, wie ineffizient die Branche ist. Und das wirklich Bittere daran ist, dass die Hersteller wie eine Buderus das nicht selber vorangetrieben haben. Ja, aber da es war dieses cozy Verhältnis zwischen, ich bin der Hersteller, dann habe ich einen Großhandel, von dem kaufen meine Installateure, die sind vielleicht ausgebildet, aber der Endkunde hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also wir haben eine Studie gemacht, dass zum Beispiel ihr nicht die Heizung eingebaut bekommt, die unbedingt für euch passt, sondern wo der größte Rabatt im Großhandel da ist. Ja, und dann ist sie nicht auf euer Gebäude eingestellt und so weiter. Wir wissen es eigentlich seit Jahren und das ist noch ganz wichtig. Wir haben ganz tolle junge Handwerker, bei der Studie kam das auch raus, die so frustriert sind, weil sie sagen, wir machen 40% des CO2-Einflusses, können wir lösen. Gib uns doch die Mittel, dass wir es auch können. Weil eigentlich ist der Heizer der coolste Beruf mit dem Insulateur, weil die haben den größten Hebel, um den Klimawandel erträglich zu machen. Also lass uns doch Indus oder Strukturen bauen, dass diese Menschen mit dieser tollen Einstellung es auch können. Ja, und dann kommt eben noch eine Bank dazu, die dann auch die entsprechenden Hypotheken strukturiert als Paket. Und dann haben wir irgendwann diese elendige Diskussion, aber ich will jetzt Wasserstoff in meinem Gasnetz haben, nicht mehr. Dann sagt ein Experte, was ist für dich das Günstigste und besorgt für die richtigen Anlagen, baut sie ein, managt, wartet das und ganz viele Leute verdienen Geld dran. Der Handwerker macht das, was er am liebsten macht. Das fand ich super, dein berlinerisches. Der kann endlich das machen, worauf er Bock hat, deswegen er Handwerker geworden ist, nämlich mit der Hand arbeiten und nicht mit dem Computer. Und was er auch sagt, ich muss auch nicht mehr im Stau stehen, weil ich kann auch mit dem Fahrrad gar nicht zur Baustelle fahren, ja, weil ich habe einen Logistiker, der bringt mir das eben, das ist der DHL-Experte, der bringt mir exakt die Sachen auf die Baustelle, wann ich sie brauche. Super. Ja, das ist doch absurd, dass wir diese teuren Mitarbeiter mit dem Sachen beschäftigen, die keine Wertschöpfung haben. Und die keinen der soll auf machen. Der Baustelle die Sachen einführen und ihnen dann auch vielleicht noch in der Installation helfen. Aber er soll doch bitte nicht durch die Stadt fahren und irgendwie ein vergessenes Ersatzteil durch die Gegend bringen. Also ihr merkt, das ist eigentlich eine Logistik-Innovation, Supply Chain, Integration für eine mega Herausforderung, die wir haben. Und ich liebe solche Beispiele. Super, das hat man gemerkt. Patrick, das hat richtig Spaß gemacht. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Liebe Hörer, wenn ihr irgendein trendiges Unternehmen, wo ihr das Geschäftsmodell mal analysiert haben wollt, und zwar so, wie ihr mitbekommen habt, und bei uns ging es jetzt wirklich so um tiefen Nutzen, was ist in dieser Branche, was gibt es da für Konventionen, welche Konventionen kann man vielleicht hacken und besser machen. Also that's our style. Ja, wir wollen jetzt nicht zu sehr in BWLer-Kram reingehen, sondern wir wollen irgendwie in die darüber. Also. Oder umgekehrt, je relevanter ein Problem für die Menschheit ist und desto langweiliger ist es ja häufig. Also ihr habt gemerkt, ich liebe Braunwasser, nennt sich Toilette, ich liebe Heizung. Wenn wir solche fundamentalen Herausforderungen neu angehen können, das ist genau unser Stil, wie du das so schön gesagt also hast. Also sendet zu uns rein. Wir lieben es. Je langweiliger, je langweiliger und relevanter, desto mehr finde ich da. Ich würde eher den anderen Satz nehmen. So existenzieller für die Menschheit, umso höher die Chance. Das ist ja, komm, ein bisschen Ironie ist dahinter. Ne? Okay, Patrick, it was a pleasure. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bis bald. Danke dir, Jan. Der Ideencausch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.